Ich hab gestern noch gedacht, vielleicht wird morgen was verbracht. Was soll brach? Bis gestern war ich noch verliebt. Meine depressiven Zeiten. Okay, ich hätte keine Lust. Toller Stress und schneller Frust. Ich war ein Astronaut und Geld. Kontakt war und wir waren so blind. Ich konnte die Welt nicht mehr drücken. Und plötzlich geht die Sonne auf. Hab heute Morgen schon geahnt. Heute Nacht hat sich was getan. Ich hab gestern noch gedacht. Ich geh'